Hör zu und sprich nach. Sag mal, Anna, was machst du gern? Ich male gern und ich bastel gern. Hier, mein Origami-Vogel. Wow, toll! Und du, Benno? Ich spiele gern Computer und Lego. Und ich spiele gern Fußball.